wär mein Homie. Warum redet der Nigga, als wär mein Homie? Du bist ein Faker, niemals mein Brody. Chille im Hinterhof, rauche an OG. Wolle wie Kobe, R.I.P. Kobe. Ready to die, so wie B.I.G. Heute nur Name, morgen VIP. Wir wollen kennen um Hals, nicht so wie Django, sondern wie Mr. T. Fuck Niggas, kann sie reden, hören wie Bitches. Kille den Scheiß und ich ändere kein Image. Junger Finesse, ja du weißt, ich bin es. Nur Cap in my Rap, wenn ich sage, dann stimmt es. Ohrmenge Tasche, ich steppe in Fendi. Bin grad mit Hazy, Estet und Prada. Shoutout an Gava, rede von Stunner. Er verteilt Katze, aber niemals ein Barber. Ich bin ein Hartnigger, brenne wie Lava. Sie nennt mich Daddy. Ich bin nicht ihr Vater. Bitch ass niggas denken, Ellie, sie wären safe. Doch alles kommt zurück wie Karma. Lebe tranquil, keine Zeit für Palaver. Sehe kein Gegner, pass dich ins Schema. Und wenn ich komme mit all den Dons, denk nicht, dass es dann droht, so wie Lena. Auf meiner Brust selber Ketten drauf, packe ich den Dampf im Treppenhaus. Trainingsanzug, hab Kapuze auf, mein Team ist anders, wir stechen raus. Ich geh auf 100 für Gang, ich geh auf 100 für Bro. Ich geh auf 100 für meine Familie, aber niemals für ne Ho. Wir sind nicht gleich, mein Nigga, denn wir jagen den Schein, mein Nigga. Du willst beefen um meinen Kopf ficken, dafür ist keine Zeit, mein Nigga. Ich nehm dich nicht ernst, du bist klein, mein Nigga. Bin high, mein Nigga, und fly, mein Nigga. Guck, wie ich flieg, sag bye, mein Nigga. Kannst nie wie ich sein, mein Nigga. Ohrmenge Tasche, ich steppe in Fendi. Bin grad mit Hazy, Estet und Prada. Shoutout an Gava, rede von Stunner. Er verteilt Katze, aber niemals ein Barber. Ich bin ein Hartnigger, brenne wie Lava. Sie nennt mich Daddy, ich bin nicht ihr Vater. Bitch ass niggas denken, Ellie, sie wären safe. Doch alles kommt zurück wie Karma.